will ich sterben, ohne Reue, ohne Angst. Mein Leben will ich geben, wenn du es von mir verlangst. Der Schwur sei ewiglich, ich binde mich an dich. Der Brüdereinigkeit bis zum Ende dieser Zeit. Was auch geschehen mag, niemals kommt der Tag, an dem ich breche diesen Schwur, den ich dir gab. Niemand wird uns trennen, wir zerstören diesen Heim. Zusammen wollen wir kämpfen gegen Feind und Christenheit. Mein Schwert steht dir zur Seite, von jetzt an sei es nun dein. Du Brüder sind wir, von nun an der Schwur wird ewig sein. Ich binde mich an dich, der Brüdereinigkeit bis zum Ende dieser Zeit. Was auch geschehen mag, niemals kommt der Tag, an dem ich breche diesen Schwur, den ich dir gab. An dem ich breche diesen Schwur, den ich dir gab.